C3a. Guten Morgen, Herr Sauer. Ja, guten Morgen, Frau Marzock. Herr Sauer, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass Sie wahrscheinlich noch einmal zurück in die Klinik verlegt werden müssen. Ja, ich weiß. Und Sie meinen, das heilt nicht wieder von allein zu? Nein, man wird die Wunde eröffnen und spülen müssen. Aber ich habe doch hier in der Reha so gute Fortschritte gemacht. Sie sehen ja, wie Ihr Bein angeschwollen und gerötet ist. Und Sie können es nicht mehr richtig bewegen. Klar tut das weh, aber wieder operieren? Ich habe vorhin mit dem Operateur telefoniert. Ich habe ihm die Situation geschildert und er ist auch der Auffassung, dass man sie noch einmal aufnehmen sollte. Kann man das denn nicht hier operieren? Nein, für operative Eingriffe sind wir nicht ausgerichtet. Und wann soll ich zurück in die Klinik? Heute Mittag.